beginnt die Reise. Weiß auf grau, so weit das Auge sieht. Von den schweren Wolken werfen ihre Schatten in den Ring. Der Tanz beginnt. Wenn Glauber tanzt, erstarrt die Zeit. Wenn er dich ruft, ist es so weit. Die Wand aus Wasser türmt sich auf und streckt die Faust zum Himmel. Start die Zeit, wenn er dich ruft, ist